Wir haben uns entschieden, wir haben uns schon längst entschieden, für Allah und seinen Gesandten und das Leben nach dem Tod. Wir haben uns entschieden, wir haben uns schon längst entschieden, für Allah und seinen Gesandten und das Leben nach dem Tod. Geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben, hayya ala al-jihad. Geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben, hayya ala al-jihad. Hayya ala al-jihad. حي على الجهاد حي على الجهاد حي على الجهاد. Wenn wir zum Kampf ziehen, ein Gefühl in unseren Herzen von Geborgenheit und Ruhe sendet auf uns herab, mit dem Wunsch ihn anzutreffen, sein Angesicht zu sehen. Halten wir an seinem Seil fest und kämpfen bis zum Tod. Mit dem Wunsch, ihn anzutreffen, sein Angesicht zu sehen. Halten wir an seinem Seil fest und kämpfen bis zum Tod. Wir haben uns entschieden, wir haben uns schon längst entschieden, für Allah und sein Gesandten und das Leben nach dem Tod. Geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben, hayya ala al-jihad. Geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben, hayya ala al-jihad. Wir kämpfen bis zum Siege und halten das Gelöbnis, geben uns niemals zufrieden, bis sein Wort das Höchste ist. Nie kehren wir den Rücken, egal wie groß der Feind ist, gekommen auf das Schlachtfeld auf der Suche nach dem Tod. Nie kehren wir den Rücken, egal wie groß der Feind ist, gekommen auf das Schlachtfeld auf der Suche nach dem Tod. Wir haben uns entschieden, wir haben uns schon längst entschieden, für Allah und sein Gesandten und das Leben nach dem Tod. Geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben, hayya ala al-jihad. Geschaffen, um zu dienen, gekommen, um zu siegen, sterben, um zu leben, hayya ala al-jihad. Nare takbir!